1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schon sind wir wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht heute. Wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Conny. Conny ist 42. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Conny. Hallo. Um was geht's bei dir? Also mein Problem ist eigentlich, dass ich in meinen, wie so dämliche Weiber nun mal sind, in meinen Chef verliebt bin. Ach du je. Ja. Seit wann? Ja, eigentlich schon, geht das schon 2 Jahre. Aber nicht so körperlich, sondern ne, mit Gesten, Berührungen immer gewesen. Mhm. Geht es denn auch schon körperlich zur Sache? Nein. Nee, weiß er denn von seinem Glück? Nein, also Berührungen schon oder irgendwie was. Aber in der Arbeit jetzt. Aber weiß er von seinem Glück? Ja, ja. Pass auf. Ich habe ja dann nach 2 Jahren, ich habe es jetzt nicht mehr ausgehalten, ja, habe ich ihm jetzt endlich gesagt, wie es jetzt sein sollte oder wie es ist. Ja. Und da hat er mir klipp und klar gesagt, er wird auf keinen Fall seine Frau verlassen. Mhm. Und ja, das habe ich mir eigentlich schon gedacht. Das ist eigentlich fast immer so, denke ich mal. Nicht unbedingt. Mein, bitte? Nicht unbedingt, aber manchmal. Also ich muss dazu sagen, mein größtes Problem ist jetzt mein Freund. Ach, du hast doch noch einen Freund? Ja, natürlich. Du hast doch noch einen Freund? Ja, seit 18,5 Jahren. Seit 18 Jahren? Ja. Lass uns mal eben nochmal bei dem Chef bleiben. Ja. Wie nah arbeitest du mit ihm zusammen? Täglich. Ja, okay, aber bist du eine Sekretärin oder bist du ein bisschen weiter weg? Nee, oder? Das ist ja erst ein Vorarbeiter von mir. Das ah, ja. Ist halt, also man hat, und so. Kann man sagen, so stündlich Kontakt irgendwie miteinander? Na, schichtbetriebmäßig, ne? Ja. Mhm. Er hat gesagt, er will seine Frau nicht verlassen. Nein. Aber was will er denn? Will er denn so eine kleine Affäre? Ich denke mal, da wird er einen Riegel jetzt vorgeschoben haben. Weil wie? Er hat wohl gemerkt, schätze ich mal, dass es zu ernst wurde. Wie weit ist es denn schon gegangen? Eigentlich nicht groß, weil es ist voll die Anziehungskraft gewesen, volle Pulle. Habt ihr geküsst schon? Nein. Ein bisschen. Aber es wäre, mein Problem ist jetzt halt, wenn es weitergekommen wäre, ich hätte ihn vorgezogen meinem Freund gegenüber. Das ist natürlich ein Todesurteil. Genau. Oh, war ja. Dein Freund weiß von der Geschichte nein, gar nichts. So manches Mal, weil ich ja komisch wurde oder so, oder auch manchmal heimlich geweint habe, dass er mich dann gefragt hat, was denn mit mir wäre. Aber dann habe ich ja nichts gegenüber geäußert. Das ist ja schon verrückt. Obwohl das noch gar nicht in die Gänge gekommen ist, sagst du, wenn du denn vor der Wahl stündest, ja, entweder er oder dein Freund, dann hättest du diesen Chef genommen. Genau. Den anderen. Das heißt für mich, diese Beziehung ist eigentlich tot. Das weiß ich nicht. Weil wenn er lacht oder mich, er bringt mich ja oft genug noch zum Lachen. Ja, zum Lachen. Oder Gesten oder so, worüber ich mich... Wer bringt das nicht alles zum Lachen? Deshalb ist mir ein... Also... Das ist meine Bredouille. Ihr seid 18 Jahre zusammen. Schon überall. Wir kennen uns sogar schon 20 Jahre. So, da kann man natürlich nicht geringschätzen. Das ist ja natürlich eine irre Gemeinsamkeit von Leben, von Erfahrung. Ja. Und dass das natürlich ein Gewicht hat, ist klar. Hängt noch viel mehr dran. Also Haus und sowas. Sowas auch noch, genau. Habt ihr Kinder? Nein. Nee. Schlaft ihr noch miteinander? Selten, aber wir tun's. Also man könnte auch darauf verzichten. Ja. Ja. Ist er so ungefähr in deinem Alter? Er ist ein halbes, 2 Monate älter als ich. Ja. Hat er irgendwie schon mal irgendwas gehabt mit einer anderen Frau? Nein, er hat sein Leben gelebt. Wie hat er? Bevor wir zusammen waren, wusste ich ja, wie er war. Also er hat sein Leben volle Pulle gelebt. Das heißt, vorher gut ausgetobt und danach war richtig, ja. Deswegen sage ich ja, diese 2 Jahre, die wir uns vorher noch kannten, das wäre ja dann nicht so lange gut gegangen. Ja. Weil er sich da noch nicht ausgetobt hat. Bist du denn in dieser ganzen Zeit, in diesen 18 Jahren, im absolut treu gewesen? Ja. Ja. Ohne Wenn und Aber? Bitte? Ohne Wenn und Aber. Nee, einmal nicht. Also da hatte ich mich auch mal gedacht, zeitweise in einen anderen auch verliebt gehabt. Aber ist nichts passiert? Nein. Nee. Kannst du die Frage beantworten, ob du deinen Freund, deinen 18 Jahre alten Freund, also die Freundschaft, ob du ihn noch liebst? Also so von Herzen oder wer weiß was, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich das nicht. Ich glaube es nicht. Hm. Das ist schlimm für mich, weil er, genau das Gegenteil, er hängt so dolle an mir. So derbe. Also wenn ich ihn verlassen würde oder irgendwie was anderes, ich kann sowieso, ich sag ja, da hängt so viel dran. Aber ihm würde ich das Herz brechen, das weiß ich. Denn ich habe ja die Angst, falls ich weiß es nicht, einen anderen treffen würde, dann komme ich ja wieder in die gleiche Situation. Bin ich von überzeugt. Ja. Überzeugt. Ich glaube, dass du dann auch das Herz deines Freundes brechen würdest. Dann würdest du es in Kauf nehmen. Ich schätze mal, wenn ich so einem anderen Mann wieder begegnen würde, wie den anderen da jetzt, schätze ich schon. Dann wäre dein Glück das Wichtigste für dich. Und das ist ja auch verständlich. Ich sage es auch gar nicht mit Vorwurf. So ist das Leben halt. So ist es halt. Also die Geschichte mit dem Chef ist quasi gegessen, weil er den Riegel Es war eigentlich für mich nach 2 Jahren Befreiungsschlag. Ja. Du hast dich so lange damit rumgeschlagen. Ja, aber dolle. Rumgekämpft. Dolle. Mhm. Also ich finde, gut, das Thema ist eigentlich dann schon erledigt, ne? Mit dem Chef. Ja. Es sei denn, der macht nochmal... Nein, das denke ich nicht. Er hat es ja heute oder gestern was, klipp und klar gesagt. Ja. Auf keinen Fall. Die Frage, respektiere ich auch. Natürlich, ja. Die Frage ist jetzt für dich, Conny, wie ehrlich gehst du jetzt mit dieser Erfahrung, auch mit diesem Wissen, das du hast, in deine alte Beziehung zurück? Ja, wenn ich das wüsste. Das ist eine ganz große moralische Frage. Du kannst es natürlich ganz normal so weiterlaufen lassen. Ja, aber ich schätze, wenn wirklich wieder einer kommt, dann... Dann bist du weg. Also, oder es kommt wieder die gleiche Situation. Oder es kommt die gleiche Situation. Ja. Wenn man stark ist und ganz aufrichtig, dann müsste man konsequenterweise so eine Beziehung auflösen. Also, das Problem ist ja noch, ich konnte einen Kumpel von meinem Freund, den konnte ich sogar noch abwimmeln. Der wollte nämlich auch was von mir. Und den konnte ich tatsächlich noch, dass ich... Ja gut, da warst du aber offensichtlich du nicht verliebt. Nee, verliebt nicht. Aber in dem Moment, wo du wirklich in Flammen stehst, da ist es vorbei. Ja. Das ist mein Problem. Bei ihm würde ich total wehtun und das Herz brechen. Ja. Was die Frage, was das richtige Leben ist, ist dann so weiterlaufen zu lassen. Eigentlich auf der Basis einer, irgendwie eine Lüge. Mhm. Irgendwie, nicht so ganz richtig, aber irgendwie, so ganz, ganz klar ist es ja nicht mehr. So lange, bis dann der Nächste kommt und dann bist du weg. Oder ob du jetzt schon sagst. Ohne, dass du eine Alternative hast. Ich meine, das meinte ich gerade mit, das würde schon von erheblicher Größe zeugen, wenn du das könntest. Ja, das ist aber bloß mein Problem, wie gesagt, Haus. Ja gut, aber diese Problematik haben tausend andere Menschen auch. Ja, aber dann geht es erst richtig den Bach runter. Ja. Du lebst jetzt mit einer großen Gewissensbelastung. Ja. Du hast diesen Satz, den hast du jetzt in deinem Gehirn. Ich hätte mich von meinem Freund für den Chef getrennt. Ja. Das ist der Killersatz. Mhm. Schwere Entscheidung. Ja. Ganz schwere Entscheidung. Wie gesagt, nur meinerseits. Ja, klar. Kann ich dir nicht sagen. Kann dir kein Mensch sagen. Also ich sage, die ganz saubere Lösung, die ganz einfache und saubere und gerade Lösung wäre natürlich jetzt zu sagen, ich räume mit meiner Beziehung auch auf. Ja. Aber das wäre für ihn wirklich von heute auf morgen der totale Bruch. Ja, jetzt schiebst du das vor. Aber das würdest du nicht vorschieben, wenn du einen anderen Kerl hättest. Ja, ich schätze mal, das wäre am Anfang nur heimlich nach und wahrscheinlich vielleicht peu à peu und irgendwann hätte ich es ihm gesagt. Ja, und dann wäre es dir, ich sage es mal ein bisschen provokant, ich meine es nicht wirklich ernst, aber es wäre dir in gewisser Weise dann auch egal. Ja, wie man es nimmt, ich glaube, egal wäre es mir nein, so nicht. Nein, nicht wirklich, aber du würdest es tun. Ich schätze schon. Ja. Conny. Ja. Das musst du ganz alleine für dich entscheiden. Ja, das weiß ich. Aber ganz allein für dich. Ja. Offensichtlich ist eine Unzufriedenheit in dieser Beziehung da für dich. Ich weiß aber nicht, warum. Irgendwas. Weil er bringt mich ja teilweise noch zum Lachen oder seine Gestik oder wer weiß. Es geht ja nicht ums Lachen, Mensch. Es geht nicht nur ums Lachen. Na, aber er hält auch zu mir oder wenn irgendwas ist oder so. Ja, aber auch darum geht es auch nicht. Ich vermute mal, es ist einfach die... Du hast es ja gerade von der Sexualität schon, die Leidenschaft ist weg. Ja, genau. Die ist weg. Ja, und, die Sehnsucht bei dir ist stark offensichtlich nach einer neuen Leidenschaft. Mhm. Und das stellt alles andere in den Schatten. Alles. Ja. Diese Dinge, die du gerade genannt hast, die sind auch Attribute für einen guten Freund. Mhm. Ne? Du könntest mit dem sicher wunderbar gut befreundet sein. Ja. Aber er natürlich nicht mit dir, während du mit einem anderen Kerl zusammen bist. Ich kann dir da keinen klaren Rat geben, außer... so wie wir es gerade besprochen haben. Die Frage ist wirklich, wie lange du mit diesem Gewissen so leben kannst. Du gehst wahrscheinlich jetzt wieder in die Beziehung zurück. Dann vergehen Wochen, es vergehen Monate. Du wirst dich beobachten und in dich reinhorchen. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Sonst ist das kein aufrichtiges Leben. Nee. Wie gesagt, ich mache mir halt Sorgen um ihn und das ist dann... Naja. Tja. Conny. Ja. Mehr können wir nicht sagen. Ich weiß. Also, dann wünsche ich dir eine richtige Entscheidung. Wann auch immer. Ja, okay. Alles Gute. Ich danke dir, ne? Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Nummer. Hier ist Petra. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo Petra. 40 Jahre alt, stimmt das? Ja. Ja. Um was geht's denn, Petra? Ja, also ziemlich schwer zu erklären. Also bei meinem Mann und bei mir ist im September festgestellt worden, dass wir beide HIV-positiv sind und Bei euch beiden ist das im September festgestellt worden? Ja. Wie kam das? Ja, mein Mann, der war also 10 Jahre in Afrika. Ja. Und was hat er in Afrika gemacht? Der war bei der GTZ, also Gesellschaft für, was weiß ich. Also so eine Entwicklungshilfegesellschaft. Richtig, genau. Ja. 10 Jahre lang? Ja. Und du warst nicht mit? Nein. Nee, er ist dann immer wieder zu... Ich habe ihn erst nachher kennengelernt, also ich habe ihn erst 99 kennengelernt. Ach so, na gut, das ist ja 10 Jahre her jetzt. Ja. Und ach so, er war vor 99 in... Nee. Von wann bis wann war er denn in Afrika? Der war von 80 bis 92. Ah, verstehe. Verstehe. Mhm. So, und wie kam es jetzt, dass ihr gemeinsam einen Test gemacht habt im September? Ja, im September war es so weit, weil er also immer wieder abgebaut hat und abgenommen hat und so weiter. Achso, ihm ging es schlecht. Und dann hat er sich untersuchen lassen. Richtig. Und dann ist es herausgekommen und dann hat man dich auch untersucht. Ganz genau. Ah, verstehe. Und dann habe ich dann auch den Test gemacht und dann hieß es dann auch, dass bei mir auch HIV-positiv ist. Ne? Mhm. Dir geht es aber zurzeit körperlich noch gut. Körperlich geht es mir sehr gut, ja. Seelisch natürlich weniger. Ja. Ja. Deinem Mann, wie geht es deinem Mann körperlich? Die Erkrankung scheint ja schon ausgebrochen zu sein. Die ist ausgebrochen, ja. Mhm. Wie geht es ihm denn? Also ihm geht es im Moment ganz schlecht. Der liegt im Moment in Köln, in der Uniklinik. Also. Und ist ganz schlecht im Moment. So schlecht, dass du dir Sorgen machst, dass er das nicht überlebt? Ja. So sieht's aus, ja. Ist er ansprechbar noch? Die ist ansprechbar, ja. Ja. Aber, ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht weiter, ne? Habt ihr auch Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Ja. Wie lange liegt er denn jetzt schon in der Klinik, Petra? Der ist jetzt in Köln seit einer Woche. Der war vorher war im Klinikum Aachen. Und da konnten sie wohl nichts mehr für ihn tun. Ach so, er ist dann von einer Klinik in die andere verlegt worden. Ja. Okay. Hat dir denn ein Arzt irgendetwas so annähernd Perspektivisches sagen können, wie die Chancen so stehen? Ja, sie wollen morgen noch mal eine Knochenmark irgendwie etwas entnehmen vom Knochenmark und dann nochmal eine Bluttransfusion. Und dann müssen wir mal weiter gucken. Ja. Dann hat er dich offensichtlich angesteckt. Ja. Machst du ihm irgendwie trotz des Unglücks, in dem er jetzt auch steckt, auch irgendwie so ein bisschen Vorwürfe? Nee, absolut nicht, weil Wie, er hat sich ja dort infiziert, offensichtlich dann in Afrika? Ja, er hat mich infiziert, ja klar. In Afrika ist das wahrscheinlich dann, oder? Oder später hier? Nee, in Afrika hat er sich infiziert. Weiß er, wie er sich infiziert hat dort? Das ist das Problem. Also er hat also zwei Freundinnen da gehabt, also zwei Lebensgefährtinnen und dann auch noch eine Operation an einem Finger und er denkt jetzt... Ach so, dass es dadurch übertragen wurde vielleicht. Ja. Nun war in der Zeit, als er in Afrika war, das Thema AIDS schon auch durchaus ein Thema, was groß in der Öffentlichkeit stand, Mitte, Ende der 80er Jahre. Also damals noch gar nicht, ne? Also doch, in Deutschland schon. Mitte der 80er Jahre war das schon sehr präsent hier. Frage, wieso hat er sich nicht testen lassen, nachdem er aus Afrika zurückkam? Ja, das ist die Frage. Mhm. Das frage ich mich auch, warum er das nicht gemacht hat. Ne? Also ja. Hat er nicht getan. Ja, die Frage ist wirklich sehr berechtigt. Als er zurückkam in den Anfang der 90er Jahre, war absolut klar, wie gefährlich alles ist. Und da hätte man das tun können. Mhm. Ja, jetzt hat er es nicht gemacht und nun ist er sehr schwer krank und du bist auch infiziert. Ja. Gehst du jeden Tag zu ihm? Ich kann nicht jeden Tag zu ihm. Das geht aus finanziellen Gründen nicht. Ich war heute wieder bei ihm und habe auch mit den Ärzten gesprochen und die wollen jetzt morgen nochmal die Knochenmark-Sache machen da. Mhm. Und ja, also... Kann ich jeden Tag hin. Ja. Voriges Jahr, als es dann rauskam, dass du auch HIV-positiv bist, gab es da vielleicht einen Moment, wo du ihm Vorwürfe gemacht hast? Ja, vielleicht im besten Sinne, ja. Hat er sich denn irgendwie dazu geäußert, warum er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat? Also er war sich keiner Schuld bewusst, ne? Mhm. Er war sich keiner Schuld bewusst und deswegen mache ich ihm auch keine Vorwürfe. Mhm. Und ich weiß einfach nicht weiter. Mhm. Hast du Menschen, Peter, mit denen du darüber sprechen kannst? Ja, ich habe jemanden von der AIDS-Hilfe in Aachen. Mhm. Und der hilft mir sehr weiter und mit dem kann ich gut sprechen. Mhm. Das geht. Dein so großes Unglücklichsein im Moment, geht das in erster Linie darum, dass dein Mann so schwer krank ist und vielleicht sterben muss? Oder ist es kombiniert auch mit der Angst, dass du selbst es auch so kriegen könntest? Ja, also im Moment sieht es so aus, also er hat nicht mehr viel, dass er leben könnte. Mhm. Wir haben jetzt auch... Also ist es deine große Angst, dass er bald sterben wird? Ja. Ja. Und natürlich kommt auch die Angst hinzu, wahrscheinlich, was ist mit mir, was habe ich und wie geht es mit mir gesundheitlich weiter? Ja. Hm. Petra, die Anlaufstelle der AIDS-Hilfe ist schon mal eine gute Sache, dass du da mit Leuten sprichst, die sich nur wirklich sehr gut auskennen und die dir zur Seite stehen können. Hm. Hast du eine Freundin oder hast du noch Familie? Deine Eltern leben die noch? Meine Eltern leben noch, aber die haben sich total abgeschlossen. Ne? Hm. Die haben, also meine Mutter, die ist absolut gegen meinen Mann, weil er mich halt angesteckt hat. Und die ist absolut gegen ihn. Ne? Hm. Also kannst du da keine große Hilfe erwarten? Nein. Gibt es eine gute Freundin, eine allerbeste Freundin? Ich habe eine allerbeste Freundin, ja. Die habe ich allerdings. Hilft die dir schon etwas weiter? Ja, doch, ich denke schon. Dennoch bist du natürlich sehr traurig und sehr, ja, sehr angeschlagen und sehr verzweifelt im Moment, was auch verständlich ist. Peter, ich überlege gerade, ich fände das gut, wenn über diesen Kontakt zur AIDS-Hilfe hinaus wir dich vielleicht noch beraten könnten, dass es noch einen anderen engen Kontakt geben wird demnächst. Zu einer Wartungsstelle, zu einer Person. Wir wollen mal überlegen, weil ich glaube, du musst schon eine Unterstützung haben, auch eine kontinuierliche Unterstützung. Weil ich habe es ja gerade schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, du hast ja eben so zwei schwere Sachen zu bewältigen. Einmal die schwere Erkrankung deines Mannes und die Angst vor deiner eigenen Erkrankung. Da muss man schon sehr viel Hilfe haben, um das zu schaffen. Das ja. Kann man unter Umständen gar nicht alleine bewältigen. Was machst denn du so vom Beruf? Ich bin ich arbeitslos. Bin auch krankgeschrieben jetzt. Ja. Durch die Krankheit halt. Ja. Hast du Sorge, dass du, weiß ich, mal ein bisschen zu viel trinkst aus Verzweiflung oder Tabletten nimmst, die gar nicht so nötig sind? Also ich nehme schon Tabletten jetzt, also zum Schlafen und so weiter. Ist das unter ärztlicher Beobachtung? Ja. Ja. Und Alkohol nicht? Doch, auch. Auch. Jetzt im Moment auch gerade ein bisschen was getrunken? Ja. Ja. Das ist natürlich kein Weg, Petra, ne? Das darf nicht sein. Das ist nicht die Lösung. Du weißt es, ja. Und du hast ja hier auch angerufen, das ist mir schon klar, um vielleicht auch einen Tipp oder ein Hilfsangebot zu bekommen. Das wollen wir jetzt im Hintergrund mal in aller Ruhe überlegen, was wir dir anbieten können. Ich hoffe sehr, dass wir dir ein bisschen unter die Arme greifen können. Da möchte ich dich bitten, dass du jetzt gleich auflegst und dann wirst du von Sabine, meiner Psychologin, zurückgerufen. Und da möchte ich dir noch wirklich von Herzen meine guten Wünsche für deinen Mann sagen. Und ich möchte dir auch meine guten Wünsche für dich sagen, dass du gesund bleibst und dass die Krankheit nicht ausbricht, wollen wir es so mal sagen. Okay. Ja. Liebe Peter, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Gut, alles klar. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Dankeschön. Danke. Tschüss. So, weiter geht es mit Sabrina. Sabrina ist 23. Genau, hallo. Hallo Sabrina. Genau, ich habe ein Problem und zwar, ich komme aus Frankfurt und bin in meine Lehrerin verliebt. Was? Du kommst aus Frankfurt und bist in deine Lehrerin verliebt? Genau. Was ist denn heute los? Wenn war eine in ihren Chef verliebt, jetzt ist eine in den Lehrer verliebt? Genau, erzähl also mal. Meine Lehrerin. Lehrerin, ja. Erzähl mal. Ja, also das geht halt schon seit Dezember und das ist halt im Abendgymnasium. Ja. Und keine, ja, näheren Angaben jetzt, ne? Ja, das ist klar, ja. Ja, auf jeden Fall hatte ich ihr halt Rosen geschickt, weil ich wusste halt nicht, wie ich sie halt kontaktieren sollte. Hey, du hast ihr Rosen geschickt? Genau, ja, nach Hause. Und dann hatte ich eigentlich den Mut, ihr das zu sagen, aber dann war die halt irgendwie eine Woche krank und ja, dann... Stopp mal, hast du die Rosen anonym geschickt? Ja, anonym. Anonym. Mhm. Und dann wolltest du ihr das sagen? Genau. Und sie hat auch überhaupt keinen blassen Schimmer davon, dass da was abgeht bei dir? Das weiß ich nicht, aber ich denke mal eher nicht, ne. Ist sie noch recht jung? Ja, ich schätze mal so um die 42. Ja. Ja. Kennst du die denn schon länger? Also, sie ist im Moment nicht mehr meine Lehrerin seit Februar und sie war ein halbes Jahr meine Lehrerin. Ja, und da war das noch nicht so? Ja, also das war die ersten 3 Monate nicht, also nach den Sommerferien letzten Jahres, aber dann so, naja, so Mitte Herbst, ja, 2008. Wie lange bist du denn noch auf diesem Abendgymnasium? 2,5 Jahre. Noch 2,5 Jahre? Ja, das ist natürlich hart. Ja gut, aber im Moment ist sie ja nicht meine Lehrerin. Ja gut, aber sie ist trotzdem in der Schule. Ja, genau. Und das birgt große Probleme für einen Lehrer, sich auf, um nicht zu sagen, das kann er gar nicht machen, sich mit dann einem Schüler einzulassen. Sie riskiert Kopf und Kragen. Ja, das ist mir klar. Ich meine, das ist da wahrscheinlich irgendwie... Ist denn die Holde überhaupt lesbisch? Keine Ahnung. Jetzt weiß nur, dass sie einen Lebensgefährten hat, aber ach so. Ich denke mal, ich weiß nicht. Du meinst, du würdest sie schon rumkriegen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich mache mir da jetzt so sexuell jetzt erstmal nicht so die Gedanken, aber wie soll ich das sagen? Ja, ich hoffe erstmal so auf eine Freundschaft. Also ich würde die Person halt erstmal gern kennenlernen. Sag ja. Ich mal so. Aber du bist schon verliebt und letztendlich geht es auch um Sexualität. Ja, schon, ja. Letztendlich schon. Ja. Und du weißt von ihr, dass sie einen Freund hat, einen Lebensgefährten. Genau. Mhm. Hat sie Kinder? Weißt du? Nee, hat sie nicht. Nee. Ja. Also sie ist schon mal in festen Händen und sie ist mit einem Mann zusammen. Genau. Das ist schon mal, klingt schon mal nicht gerade so positiv für dich. Och, also da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Und sie ist noch deine Lehrerin. Also ein bisschen konntest du es dir vielleicht noch ein bisschen komplizierter aussuchen. Nee, ich glaube eher nicht. Oh, da sehe ich schwarz, Sabrina. Da sehe ich schwarz. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn du sie ansprechen würdest. Dann würde sie Klartext sprechen und du wüsstest, woran du bist. Ja, aber das Problem ist, ich will halt auch nicht die Person dann überfordern in dem Moment, weil ich weiß nicht, ich will ihr da jetzt irgendwie, ich möchte sie nicht vor den Kopf stoßen, das ist halt so eine Sache. Ja, nicht zu viel Rücksichtnahme. Ich glaube, damit wird eine gestandene Frau, eine Lehrerin schon umgehen können. Ja, aber ich habe sie so ein bisschen analysiert, also sie ist schon eher so ein bisschen ruhiger und ja, also sie ist schon so, ja, so ein bisschen scheu, aber ich finde sie halt einfach süß. Gibt es denn keine Schülerin, in die dich verlieben könntest? Können wir nicht mal ein paar durchgehen? Nee. Ich kann ja nichts dafür. Ich meine, ich würde es ja abschalten, aber es geht ja nicht. Was soll ich machen? Ist mir schon klar. Da kann man nichts für. Aber man kann was dafür, wenn man sich in so eine Sache weiter reinschraubt. Es gibt ja auch Leute, die sich in Stars verlieben. Ja gut, aber das ist ja... Ja gut, aber so ein klein bisschen so in diese Richtung geht das schon. Deswegen, da muss man sehr realistisch überlegen, geht das nicht? Welche Risiken sind damit verbunden? Welche Chancen sind damit verbunden? Und dann, wenn das zu negativ alles ist, da muss man sicher zurückfahren. Oder man sagt, okay, ich lege diese Gefühle 2,5 Jahre auf Eis, solange ich in der Schule bin. Ja. Und dann bagger ich die Frau aber volle Kanne an. Also ich meine, theoretisch wäre es so, also wenn ich dir das jetzt sagen würde, ob ich das jetzt mit Brief mache oder ob ich ihr das persönlich sage, und sie würde sagen, sie würde sich jetzt mit mir überhaupt erstmal treffen, um sich mit mir zu unterhalten, dann würde ich auch bereit sein, die Schule zu wechseln. Also wäre ich auch radikal. Mhm. Ist zwar verrückt, aber... Ja, was man aus Liebe alles tut, ne? Ja, also ich meine, das wäre jetzt nicht so das Problem. Also, ja. Ist das nicht so kompliziert, ein Abendgymnasium zum anderen zu wechseln? Mhm. Nee, weil das ja der zweite Bildungsweg ist für Erwachsene. Ja, ist mir schon klar. Mensch, Sabrina, also was willst du dich lang rumschlagen? Schreib ihr. Also soll ich was schreiben und... Ja, schreiben ist vielleicht ein bisschen wirklich etwas höflicher, dann überrumpelt man niemanden, als wenn man so hingeht und ihm das direkt ins Gesicht sagt. Ja. So ein Brief ist immer so ein bisschen, da kann man, da hat der andere auch eine Chance, sich Gedanken zu machen und er hat Zeit zu überlegen, wie er darauf reagiert und so weiter. Ja klar, mach's doch. Also es ist jetzt so, wir haben jetzt seit heute Ferien und ich habe mir halt überlegt, vielleicht sollte ich den Brief halt einfach nach Hause schicken. Wenn du die Adresse weißt, ja. Ja klar, ich habe schon die Blumen. Alles, ja klar, die Blumen natürlich. Genau. Ja, die kamen sicher nicht ins Lehrerzimmer, die Blumen. Nee, mit Sicherheit nicht. Nein, dass ich das halt einfach nach Hause schicke und mal sehen, also ja, ich meine, cool, vielleicht schreibe ich auch erstmal nicht meinen Namen drunter. Ich habe schon eigentlich schon was geschrieben, ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Nein, wenn, dann musst du jetzt auch dann Tacheles, dann auch mit deinem Namen und mit deinem Absender. Sonst ist das ja albern. Okay. Also wenn du jetzt einen anonymen Liebesbrief schreibst, ist der völlig doof. Okay. Dann weiß ja nur wieder nichts, was los ist. Die wird sich schon über die Rosen gewundert haben. Ich meine, das waren viele, 35 Stück. 35 rote Rosen? Nee, es waren weiße. Ach, weiß, hast du gerade gesagt, stimmt. Mhm. Weiße, warum weiße Rosen? Ja, weil ich halt einfach, erstens, ich finde halt weiße Rosen selber total schön. Und ich finde rote Rosen ist immer so, ja, schickt halt irgendwie jeder oder das kriegt man halt immer so irgendwie. Ja, die wird sich gewundert. So weiße Baccararosen, die waren schon echt schön, ja. Die wird sich gewundert haben. Vor allen Dingen der Freund von ihr wird sich gewundert haben. Ja, ich denke mal, also ich hoffe nicht, dass er gesagt hat, ja, Schatz, das ist von mir. Nein, da wird zu Hause so ein Gespräch gewesen sein. Von wem kriegst du denn weiße Rosen? Und dann 35? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, wie weiß ich nicht? Da wäre ich mal gern Mäuschen gewesen bei denen zu Hause. Ja, aber ich glaube nicht, dass die da irgendwie Stress bekommen hat. Ich kann die schon ein bisschen einschätzen. Wie sieht denn aus? Ist das schon ein scharfer Zahn? Also das, bei mir ist es so, das hat nicht so was mit dem Aussehen unbedingt zu tun, sondern einfach, wie soll ich das jetzt erklären? Also es geht mir eher so um die Persönlichkeit, so ihre Ausstrahlung. Okay. Einfach dieses, bei mir kommt das nicht immer so aufs Aussehen drauf an. Ich habe da nie so einen speziellen Typ. Ja. Sie hat halt irgendwas an sich. Aber du bist eine hundertprozentige Lesbe. Nein, das nicht. Auch nicht, auch nicht. Nein. Hattest du denn schon eine Beziehung zu einer Frau? Nein, aber sexuelle Erfahrung. Ach so. Ja. Also würdest du dich als bisexuell einstufen? Ja, ja. Mhm. Kannst mit Mann und mit Frau. Genau. Sabrina, schreib einen Brief. Okay. Und dann gucken wir weiter. Genau. Viel Glück. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Hier ist Oliver. Oliver ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen. Oliver, um was geht's? Es geht eigentlich um mein Leben, was derzeit total den Bach runtergeht. Und es nimmt täglich immer mehr und mehr zu. Ich muss dazu sagen, ich bin zweimal verheiratet gewesen. Mhm. Habe aus der ersten Ehe einen 13-jährigen Sohn. Aus der zweiten Ehe habe ich zwei Kinder. Wie viel? Zwei. Zwei Kinder. Mhm. Zwei Kinder. Die Ehe ist auch, wie gesagt, gescheitert durch meine Krankheit. Ich bin mehrfach am Rücken operiert worden wegen einem herkömmlichen Bandscheibenvorfall, 8-mal an derselben Stelle. Und dann war es also so, dass ich dann auch Morphium bekommen habe, weil ich dann teilweise nicht mehr laufen konnte. Und 2007 hat man mich halt aus dieser Schmerzgeschichte rausgekriegt durch Ärzte mit einer Versteifung an diesen Segmenten. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hätte ich eigentlich mein Morphium absetzen können. Und ich habe es nicht getan, habe es weitergenommen. Warum? Ja, weil das Leben doch einfacher ist mit dem Morphium, habe ich dann festgestellt. Das ist eine Art, man kann ja sagen, das ist schon eine Art Droge, ne? Es ist eine Droge, ja. Mhm. Wahrnehmungsstörung und Denkstörung, und jetzt kommen wir mich auf das Thema. Und dann habe ich halt letztes Jahr die große Liebe kennengelernt für mich. Mhm. Völlig anders wie bei meinen ersten Partnerinnen, die ich gehabt habe. Mhm. Es war ein Kribbeln da, es ist auf Entfernung spüren wir, dass es halt dem anderen schlecht geht. Und ja, man verdreht halt auch manchmal sein eigenes Leben, so dass ich ihr meinen ältesten Sohn verschwiegen habe. Warum und weshalb, weiß ich definitiv nicht. Und ich habe ja auch verschwiegen, dass ich mit meiner Ex-Frau, obwohl wir getrennt waren, nochmal ein Kind bekommen haben. Künstlich befruchtet gewesen, also meine beiden Kinder, weil es halt bei mir auch nicht mehr so ging durch die OPs. Oh ja. Das ist nachträglich künstlich befruchtet worden? Ja, also das heißt nachträglich. Also wir haben letztes Jahr, wo meine Lebensgefährtin, wo es die Heike noch nicht gab, wo ich dann mit meiner Ex-Frau noch in einem Haus gelebt habe, sie unten, ich oben, sagten nur, na gut, für mich war zu einem Zeitpunkt klar, es wird keine Frau mehr in mein Leben geben, weil ich habe einfach an diese Liebe nicht geglaubt. Das ist die Ja. Aber wie du warst von deiner Ex getrennt und dann hat sie sich... Ja, und wir haben uns entschieden, halt für unsere Tochter noch halt ein Kind, hört sich jetzt blöd an, das ist völlig abgefahren, die Geschichte. Aber ja, ich habe mich dann halt auch von meiner Ex-Frau da in die Nummer reinquatschen lassen, sage ich mal einfach so, und habe gesagt, okay, mein Sperma, das haben wir ja schon mal gemacht, warum sollten wir es nicht ein zweites Mal machen? Aus meiner zweiten Ehe habe ich zwei Kinder. Und, ja. Aber das erste Kind ist doch auf normalem Wege entstanden. Nein, oder? Nein, auch nicht auf normalem Wege. Warum auch nicht? Befruchtet, weil es ging bei mir ja damals nicht aufgrund der ganzen OP. Ach so. Na, das ist aber eine verwurstelte Geschichte. Ja, eine verwurstelte Geschichte. So, und jetzt letzten Endes hat vor 2,5 Wochen meine ehemalige Lebensgefährtin, meine große Liebe, das zufällig rausgefunden, indem sie bei mir, sie hat den Wohnungsschlüssel halt von mir gehabt, zufällig auf dem Schreibtisch einen Brief vom Anwalt gefunden hat, wo es halt um diese Ansprüche ging. Mhm. Und hat natürlich die Beziehung beendet. Lass mich mal fragen, da das ja kompliziert ist. Als diese zweite künstliche Befruchtung stattgefunden hat, warst du da mit dieser letzten Lebensgefährtin schon... Nein, noch nicht. Also du bist ja da quasi nicht fremdgegangen. Nein, ich bin nicht fremdgegangen oder sonstiges. Aber du hast das eben nicht erzählt und du hast auch nicht von dem 13-jährigen Sohn erzählt. Ich habe gesagt, meine Ex-Frau hätte sich einfach das Sperma von der, ja, da in dem Labor oder in der Klinik, wo wir es haben, das unsere Tochter auch schon machen lassen haben, da war noch Sperma von mir eingefroren. Lass mich mal ganz keck fragen, warum hast du das rumgelogen? Du hättest das doch alles so sagen können. Die Ärzte derzeit führen das vielleicht auf die Medikamentensucht zurück, die ich habe, weil Morphium durchaus Denkstörungen und Wahrnehmungsstörungen verursachen kann. Das hast du heute immer noch. Also ich nehme es derzeit jetzt aufgrund anderer Geschichten, sollte ich es eigentlich nehmen. Ich habe aber letzte Woche einen Kaltentzug durchgeführt, weil dieses Zeug mir mein Leben total zerstört hat. Mhm. Wie gesagt, das Problem war, sie hat es rausgefunden, sie hat Sonntag Schluss gemacht und ich habe ja seit Anfang des Jahres wieder massive Probleme und Schmerzen in der Wirbelsäule. Und man hat halt, wie gesagt, vor 2,5 Wochen, also genau 2 Tage später, nachdem sie Schluss gemacht hat, festgestellt, dass ich einen bösartigen Rückenmarkstumor habe, den man nicht operieren kann. Die Lebenserwartung, ja, also der Arzt sagt, er kann da keine Prognose mehr machen, es kann Wochen, es kann Monate dauern. Und man kann gar nichts machen? Man kann nicht operieren. Nein, Chemo wird bei diesem Tumor, wird jetzt zwar durchgeführt, aber die Chancen sind sehr gering. Und ich fürchte, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dieses Glück, was ich in den letzten Monaten hatte, ich hatte noch nie so ein schönes Weihnachten, ich hatte noch nie einen Geburtstag, der so schön gewesen ist, noch nie solche Erlebnisse mit einer Frau, die so toll war. Ja. Und ich habe ihr, wer weiß, wie weh getan, das kann ich auch verstehen. Sie hat und nun ist sie weg. Jetzt ist sie weg, sie hat den Kontakt abgebrochen, sie wohnt ja ein Haus neben mir, das ist das Problem, ich bin hier damals hingezogen, habe alles aufgegeben, meinen ganzen Freundeskreis, alles. Sie wohnt jetzt, sie wohnt ein Haus neben mir, wir wohnten immer schon getrennt, immer getrennt. Mhm. Ein Haus neben mir im Endeffekt. Hast du denn seitdem mal zufällig gesehen? Ich habe zufällig mal gesehen, wenn sie mit dem Auto langfuhr, aber ansonsten nicht. Sie war wahrscheinlich sehr sauer, ne, und sehr empört. Ja, sie behauptet, ich hätte die ganze Beziehung natürlich auf Lügen aufgebaut. Mhm. Also für sie war ich auch die große Liebe und das hat sie mir in einer SMS auch geschrieben, dass sie gerade von dem Menschen, den sie so geliebt hat, enttäuscht worden ist. Ist das denn jetzt so eine definitive Aussage von ihr? Ja, ich denke schon. Das heißt, du musst damit leben? Ich muss, du musst das so hinnehmen? Das kann ich nicht. Ich habe, wie gesagt, vor 2 Wochen, nachdem ich die Nachricht bekommen habe, halt den Dienstag, was da gesundheitlich bei mir stattgefunden hat, einen Suizidversuch hinter mich gebracht. Ich habe 300 Milligramm Morphium geschluckt. Ich habe die Medikamente ja zu Hause. Mhm. Weil jeglicher Kampfgeist, jegliche Lage ist mir total entzogen worden momentan. Mhm. Und ich habe nicht mal die Chance von ihr bekommen, ihr das in die Augen zu sehen und ihr das sagen zu können. Und das belastet mich derzeit ganz schön massiv, dass ich nicht mal die Chance habe. Was die Chance hast, ihr zu sagen, dass du diese Erkrankung hast? Ja gut, das wird auf Mitleid machen, denke ich. Das ist nicht mein Ziel, aber ihr vielleicht auch von dieser Medikamentensucht zu erzählen, das war jetzt in einem Brief schon mal reingeschrieben. Ach, sie wusste davon gar nichts, dass du medikamentensüchtig bist? Nein, ich hab immer nur gesagt, kriege ich Morphium wieder. Ich habe das immer okay. So. Okay, du hast ja das in einem Brief geschrieben, dass du Morphium. Ich habe ihr geschrieben. Darauf hat sie aber nicht reagiert. Nein, nicht mehr. Vielleicht glaubt sie dir das auch nicht. Das mag vielleicht sein, ja. Mhm. Dass sie so grundweg enttäuscht ist. Ja. Ja, schwierige Situation. Da kannst du natürlich jetzt nicht hinterher hecheln. Und wenn du ihr das schon geschrieben hast, und das wäre ja eine Erklärung, ich weiß nicht, ob das eine ausreichende Erklärung ist, kann ich so spontan nicht beurteilen. Irgendwas in mir sagt, nein, das ist keine ausreichende Erklärung, aber nun gut, denn es gibt keinen Grund, dass du deinen 13-jährigen Sohn verheimlicht hättest. Ich war damals 20 und meine Ex-Frau meine erste Frau damals hatte eine sogenannte Schwangerschaftsneurose, das war ziemlich massiv, sie hat auch Antidepressiva dagegen. Ja, das mag ja alles sein, aber das ist doch nicht schlimm, das hättest du doch deiner Freundin erzählen können. Ja, ich habe da aber selber das verdrängt, weil ich meinen Sohn 11 Jahre nicht mehr gesehen habe. Ja, na gut, wie auch immer, das ist jetzt passiert. Was kann man jetzt machen? Jetzt ist die Frau weg. Die Frau ist tief enttäuscht. Diese Frau, die, und das zeigt mir gerade momentan mein Leben, hat eigentlich für mich einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Und dieses sogenannte Wort Glück ist meiner Meinung nach verbunden. Ich habe das schon verstanden, Oliver. Das ist mir schon alles klar. Ich will jetzt gerade mal sagen, was jetzt gerade noch stattgefunden ist. Was ich jetzt diese Woche, ich habe jetzt einen Vogel nochmal am Montag abgeschossen. Ja. Ich bekomme erstmal vorübergehend Hartz IV und Konto ist gekündigt und, weil ich halt Schulden habe. Okay. Und ich bin spielen gegangen und habe mein ganzes Geld verspielt, was ich hatte am Montag. Das war vielleicht Fußspielen und jetzt die Miete bezahle etc. Ja, aber jetzt legst du noch einen drauf. Warum hast du das denn gemacht? Ich habe gespielt. Ja, warum? Ich weiß es nicht, weil ich habe das Gefühl, ich habe keine Kraft mehr zu leben, Kraft mehr zum weitermachen. Mhm. Die Chance, dass die Frau zurückkommt, ist wahrscheinlich äußerst gering. Äußerst gering. Ich sehe auch nur die einzige Möglichkeit, dass du aber so etwas von schnell und intensiv psychologische Hilfe brauchst, weil dir offensichtlich alles durch die Finger rinnt und du im Moment gar nicht so richtig Herr deiner selbst bist. Nee, bin ich auch nicht. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich, wie gesagt, ich wenn ich mir vorstelle, und das ist halt das, was ich derzeitig habe, überlegen, ob ich nicht morgen Abend oder so mal rübergehe und einfach nur einmal ein klares Gespräch haben, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch habe auf dieser Erde. Mhm. Und das Schlimmste für mich wäre einfach, das ungesagt zu lassen, dass es mir unsagbar leid tut, was da passiert ist. Ich gehe mal davon aus, dass du das in den Brief reingeschrieben hast. Ja, aber... Nee, nicht aber, ich glaube... Bitte? Ich möchte, dass du mich siehst dabei. Ja, möchte, nein, ja, ja, ja. Aber ich glaube, da geht man den anderen Leuten auch sehr auf den Geist. Echt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn du das geschrieben hast, hat das schon ein großes Gewicht. Respektiere mal im Moment die Entscheidung der Frau. Mach nicht noch mehr kaputt, als es vielleicht schon kaputt ist. Ich habe so im Gefühl, dass das nicht gut ist, wenn du rübergehst. Okay. Ich glaube, es ist viel besser, wenn, und da werden wir dir jetzt ein bisschen im Hintergrund auch gleich helfen, dass du etwas mehr Stabilität bekommst. Und aus dieser Stabilität heraus dann handelst. Im Moment ist das alles so panisch. Und da habe ich wirklich Sorge, dass du noch mehr einreißt und dass die Frau noch mehr zumacht. Ich habe Angst, allein zu sterben. Das sage ich ganz ehrlich. Ich habe alleine Angst, irgendwo in irgendeinem Zimmer zu liegen und irgendwann dahin zu vegetieren. Das ist meine panische Angst, die ich momentan habe. Wir gucken mal jetzt im Hintergrund. Wir rufen dich jetzt an und werden mal gemeinsam in aller Ruhe überlegen, was man machen kann. Das verspreche ich dir, dafür bitte ich dich aber aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, die heißt Sabine, heute Nacht zurückgerufen. Ja. Okay, ich danke dir. Ich hoffe, dass wir dir dann etwas helfen können, Oliver. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Hier ist Jeanette, 31, guten Morgen. Hallo, Domian. Hier ist Jeanette, genau. Hallo, Jeanette. Du bist ganz erstaunt, dass du rankommst, oder was? Ja, es ist das erste Mal, dass ich bei dir angerufen habe und nicht das erste Mal, schon mehrfach, aber... Dass wir uns unterhalten. Um was geht's denn? Um meine Beziehung. Was ist denn da los, Jeanette? Ich lebe seit 14 Jahren in einer Beziehung. 14 Jahre? Ja. Mhm. Ich habe meinen Freund mit 18 oder 19 kennengelernt, bin jetzt 31. Ja. Er wird jetzt die nächsten Tage 45. Dein Freund. Mhm. Am 6. Genau. Ja. Am 6.4. Ja. Und wir haben keinen Sex mehr. Seit wann? Wenige Male im Jahr. Wenige Male im Jahr und das geht schon sehr lange so. Ja. Mhm. Ihr lebt Hat zusammen, davon gehe ich aus. Wie bitte? Ihr lebt zusammen in einer Wohnung? Ja. Ja. Du wolltest gerade sagen, das hat noch andere Gründe? Ja. Welche denn? Kinder vom Bahnhof Zoo, sagt dir was? Ja. Ihr seid Junkies. Nein, ich war mal eins davon. Du warst mal eins davon? Das war schon 15 Jahre her, aber... Ja? Also du warst mal heroinabhängig? Nein, ich war mal Hausbesetzer, ich habe gekifft. Ich habe meinen Körper verkauft. Ja. Und das sind auch Gründe, weswegen du mit deinem Freund nicht mehr schläfst? Ich wurde ca. 20 Mal vergewaltigt. Ach so. Ach so. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um die Beziehung, sondern es geht auch um dein Leben, wo sehr viel falsch gelaufen ist und schlimme Dinge passiert sind. Ja. Mhm. Und das ist noch nicht alles. Erzähl mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt erstmal richtig aufräumen muss. Hm. Was meinst du mit aufräumen? Ich hänge auch noch an der Flasche. Leider. Hm. Ich will das nicht. Ich mag diesen Geschmack nicht mehr. Aber... Alkoholikerin. Du bist Alkoholikerin. Du bist Alkoholikerin. Ja. Du hast auch gerade, bevor du hier angerufen hast, getrunken. Ja. Das höre ich, weil du so verzögerst antwortest. Ja. Bin ich nicht so erfreut drüber. Wie viel trinkst du? Wie viel trinkst du am Tag, Jeanette? Ein bis anderthalb Flaschen Wein. Hm. Wo Und ist denn? Ich schäme mich selber dafür. Und wie lange trinkst du schon? Oh Gott. Lange. Ein paar Jahre schon. Ja. Dein Freund, trinkt der auch? Nein. Der ist genau das Gegenteil. Aber der kriegt das ja mit, dass du trinkst. Ja. Was sagt der denn dazu? Der toleriert es nicht gerade, also... Mhm. Was heißt denn das? Er toleriert es nicht gerade. Schimpft er? Gibt es deshalb oft Streit zwischen euch? Nein, lässt sich jetzt ein bisschen... bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Ja, also habt ihr denn oft Streit? Frage ich mal einfach so. Streit... Wir reden zu wenig, sagen wir es mal so. Ich möchte gern mehr reden, aber ja. Er ist halt so eher der schweigsame Typ. Ich gehe mir davon aus, dass du nichts arbeitest, stimmt das? Doch, ich arbeite in der Gastronomie. Ach so, du arbeitest. Ich wollte auch wieder arbeiten. Verstehe. Und er hat auch einen Job? Er macht gerade eine Umschulung. Ich bin im Moment diejenige, die Brötchen verdient. Ach so, Du hast gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, es geht um meine Beziehung. Da stimmt so einiges nicht. Wir schlafen zum Beispiel nicht kaum mehr miteinander. Was ist denn sonst in der Beziehung noch, wo du sagen würdest, das gefällt mir nicht? Also auf jeden Fall mehr reden, mehr Gefühle zeigen, mehr darauf eingehen. Ja. Liebevoller Umgang. Ja. Sticheleien vermeiden oder unnötigen Stress, den wir ja beide haben. Jeanette, ich sag dir jetzt mal was. Ich nehme das ernst, was du sagst, was die Beziehung betrifft. Ja. Aber es gibt etwas anderes, was viel wichtiger und an erster Stelle steht. Nämlich, dass du dich um dich selbst kümmern musst. Wenn du das habe ich leider schon oft gehört. Entschuldigung. Solange du nämlich nicht mit dir im Reinen bist und klar bist, funktioniert auch keine Beziehung. Nummer eins ist du musst den Alkohol in den Griff kriegen. Nummer zwei ist... Bitte? Probiere ich schon lange. Wie viele ernsthafte Versuche hast du denn schon unternommen? Also ich habe gemerkt, je weniger Stress zwischen ihm und mir ist, desto besser kriege ich den Alkohol in den Griff. Aha, du warst aber noch nie in einer Klinik oder in einer Drogenberatung dergleichen. Nein. Ich war früher schon mal in einer Schuldnerberatung und die haben mir probiert, den Alkoholismus irgendwie einzureden. Da war es aber noch nicht so. Okay, das vertiefen wir jetzt mal nicht. Hast du Schulden? Nee. Hast du auch Schulden? Ja. Wie viel? Die habe ich nicht selber gemacht. Die hat leider eine andere Person gemacht. Die hat über meinen Namen hinweg bestellt. Da war ich nicht zu Hause. Die hat meine Unterschrift gefälscht. Okay, wie viel Geld reden wir? Über wie viel Geld? 10.000. So. Dann hast du gerade Andeutungen gemacht, dass es schlimme sexuelle Vorfälle in deiner Jugend gab. Ja. Du bist deswegen noch nie therapeutisch behandelt worden? Ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht. Hast du den Eindruck gehabt, dass dir das was gebracht hat? Ja. Gut, das ist dann ja schon mal ein Ansatz und ein Anfang gewesen. Ja. So, aber das Allerwichtigste sind jetzt erstmal deine Alkoholprobleme. Ja. Solange du die nicht im Griff hast, kannst du alles vergessen. Ist auch das erste Mal, dass ich öffentlich so darüber rede. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ist ein Anfang. Ist ein Anfang, dass ich schäme mich echt dafür. Ja, zu Recht. Aber da kann man ja auch etwas unternehmen. Und du hast ja jetzt schon was unternommen. Das ist ja schon mal gut. Und du bist auch bereit, dir eine klare Meinung von jemandem anzuhören. Dazu gehört ja auch schon mal Mut. Von jemand Neutralem. Von jemand Neutralem, so. Und da ist ja auch, da gehört ja auch schon mal Mut zu. Das finde ich, sind die ersten richtigen Schritte, Jeanette. Danke. So. Lebst du in Berlin? Nein, in Potsdam. In Potsdam, na okay. Jetzt werden wir dich zurückrufen. Und dann kriegst du von uns, ganz handfeste Informationen, was du gleich morgen anstellen solltest und tun solltest. Morgen macht sich schlecht. Wenn dann spätestens Sonntag. Naja, da können wir gleich mal überreden. Okay. Na, Sonntag wird es auch nicht gehen. Wir werden ansonsten das. Ansonsten habe ich erst nächsten Samstag frei. Naja. Astronomie. Okay, also jetzt geht es um deine Gesundheit und um dein Leben. Ja, klar. Vielleicht kannst du morgen das eine oder andere Telefonat schon mal führen. Du musst jetzt was unternehmen, sonst landest du in der Gosse. Ja, klar. Und so ein bisschen hast du die Gosse ja schon erlebt. Ja, und das will ich nicht nochmal. Genau. Glaub, da würde ich untergehen. So, und du willst auch, dass die Beziehung wieder ein bisschen in Schwung kommt. Ja, auf jeden Fall. Das geht natürlich nur, wenn du auch, wenn du dich berappelst. Ja, klar. So, Janet, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Dann wirst du von Sabine zurückgerufen. Dann kriegst du eine handfeste, okay, wie gesagt, eine handfeste Beratung. Und okay, alle weiteren Schritte musst du selbst einleiten. Das wird okay, in der nächsten Zeit hart werden, sage ich dir auch gleich. Ja, es ist klar, es ist kein Zuckerschlecken. Nee, aber das Leben, was du jetzt führst, ist nur auch nicht schön. Nee, das möchte ich auch nicht mehr. Und Alkohol löst nie Probleme, sondern betäubt nur Probleme. Ja. Da sind wir uns einig, ne? Aber ich bin froh, dass ich bei dir durchgekommen bin. Es war das erste Mal. Ja, ich freue mich auch, dass wir sprechen konnten. Ich respektiere das immer sehr, wenn jemand diesen ersten Schritt macht. Denn das zeigt mir, da will jemand auch was verändern. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich ehrlich bin. Ich sag mal, das freut mich, weil ich weiß, dass dich dann unser Gespräch berührt hat und dass du wirklich was unternehmen möchtest. Mensch, Annette. Danke. Das schaffst du. Und danke, dass ich mit dir sprechen kann. Ja, du bist 31 Jahre alt. Wenn du jetzt die Kurve kriegst und wenn du das wirklich willst und dich dafür entscheidest, schaffst du das. Und dann hast du. Ich meine, ich habe es alleine vom Zoo geschafft. Warum sollte ich das nicht schaffen? Eben. Und dann hast du ein gutes Leben vor dir. Und was noch? Entschuldige bitte, wenn ich dich unterbreche, bitte. Aber ich habe es von Hartz IV ungelernt auf dem ersten Arbeitsmarkt geschafft. Das ist Schritt Nummer 2. So. Das zeigt mir aber, dass du Kraft hast. Jetzt muss die Kraft auch dahin lenken, dass du von diesem verdammten Alkohol wegkommst. Ich muss diese Scheißgene irgendwie wegkriegen. Ja. Das schaffst du. Ich will. Liebe Janette. Ich bin klein, aber nicht klein zu kriegen. Bitte? Ich bin klein, aber nicht klein zu kriegen. Ja. Wie groß bist du denn? 1,57. Ach, wie süß. Das höre ich häufig da. So, Janette, jetzt legst du auf und Sabine ruft dich an. Und ich wünsche gutes Gelingen und ganz, ganz viel Glück. Bleiben wir im Kontakt? Sehr gerne. Also, du kannst gerne mal ab und zu dich melden bei uns, gerne auch per Mail. Und wir können auch gerne noch mal reden. Ich möchte Fortschritte hören. Ja, gerne. Und ich möchte Fortschritte von dir hören. Abgemacht? Okay. Abgemacht. Abgemacht. Hand drauf und wir werden wieder miteinander reden und da wirst du mir erzählen, was passiert ist. Okay? Okay. So, und jetzt legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So. Frauke, 46, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Frauke. Erstmal muss ich sagen, toll, dass es deine Sendung gibt und toll, wie du mit den Menschen am Telefon umgehst. Vielen Dank. Um was geht's denn bei dir, Frauke? Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin lesbisch. Was bist du, lesbisch? Ja, habe aber seit 3 Jahren eine Beziehung mit einer Frau, aber nur über Telefon. Bitte? Nur über Telefon? Nur über Telefon. Warum? Ich habe ein Problem, weil ich vor vielen Jahren eine Partnerin, vielmehr zwei Partnerinnen, kurz hintereinander verloren habe. Verloren heißt, sie sind gestorben? Ja, sie sind gestorben. Und ich habe sie über das Internet kennengelernt, über ein Forum, über eine Künstlerin, die mittlerweile auch verstorben ist. Und sie hat mich dann angesprochen und es hat sich dann irgendwie ergeben und Fotos und so gibt es von uns beiden, tauschen wir auch aus. Wie weit wohnt ihr denn auseinander? So gut 250, 300 Kilometer. Ja, jetzt ist mir die Frage noch nicht beantwortet, warum du dich mit der Frau nicht triffst. Ich habe ein Problem, auf fremde Menschen zuzugehen oder die in meine Nähe zu lassen. Über Telefon kann ich alles prima machen, habe okay, jetzt habe ich auch ein paar Probleme. Nein, nee, nicht große Probleme, aber also fremde Menschen habe ich Riesenprobleme. Wo, ich bin, woran liegt das? Das weiß ich nicht. Ich hab, ich war schon mal Psychoanalytiker und. Schämst du dich für dein Äußeres? Nein, eigentlich nicht. Das nicht. Das ist, da war ich auch in Therapie, der ist dann leider auch verstorben. Therapie abgebrochen, aber jetzt eine Psychoanalytiker zu finden, der mir wirklich helfen kann, aus diesem Loch wieder rauszukommen, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Du hattest ja schon zwei Beziehungen. Ja. War es da für dich auch so schwierig, an die Frauen direkt, auf die Frauen zuzugehen? Jein. Nicht ganz so schlimm, wie es Sketch ist. Es hat sich nach der ersten Todesfall in der Beziehung hat es angefangen und es hat sich immer wieder gesteigert. Hat das mit den Todesfällen zu tun? Vielleicht? Domian, wenn ich das wüsste. Wie war das denn früher? Du bist jetzt 46, blätter ich mal bin die früher, ich habe gearbeitet, ich bin rausgegangen in die Szene und so. Und mittlerweile sieht mein Lebenslauf so aus, dass ich morgens aufstehe, in die Klinik fahre. Ich bin selber Ärztin, in die Klinik fahre, arbeite. Du bist Ärztin? Ja. Mhm. Ich bin Anästhesistin, Schmerztherapie. Kaum noch im OP, weil eigentlich, sag ich mal so, müsste ich nicht mehr arbeiten, könnte ich mich auch... Aber dann lass mich mal unterbrechen, wenn du Ärztin bist. Das heißt, du hast doch ganz viel mit Menschen zu tun und kannst auch kommunizieren mit Menschen. Ja, das kann ich per Telefon. Nee, aber du bist Leute, die ich auch kenne. Aber in der Klinik hast du doch mit ganz vielen Frauen... Nein, muss ich nicht. Ach so, weil du Anästhesistin bist und dadurch gar nicht den direkten Kontakt mit dem Patienten hast. Ach so. Wenn ich wirklich selber eine Narkose machen muss, schicke ich Assistenzärzte vor, die das machen. Und ich habe die Patienten dann in vertrauten Umfeld, die Leute, die ich kenne. Ah, verstehe. Und so, verstehe. Kann ich mich umgeben. Aber alles, wenn es in den fremden Bereich geht, habe ich Riesenprobleme. Ich bin schweißnass gebadet. War das denn früher, lass mich mal unterbrechen, so damals im Studium vor 20 Jahren, war das da auch schon so? Nein. Nee, das ist so mit der Zeit gekommen. Ich habe früher, Menschen haben nur so große... mochte ich noch nie im Endeffekt. Ich bin auf Konzerte gegangen, das schon, aber es wurde danach, irgendwann wurde es immer so, dass ich mich immer mehr zurückgeschult. Jetzt ist es wirklich so, dass ich morgens aus dem Haus gehe, in die Klinik fahre, arbeite, nach Hause komme, zu Hause bleibe und wenn ich einkaufen muss, das ganz morgens ganz, ganz früh mache, dass ich auf so wenig fremde Menschen treffe. Du lebst alleine? Ich lebe alleine. Ja. Also, zwei Sachen. Das Erste ist, ich meine, das muss ich ja als Ärztin wahrscheinlich gar nicht sagen, und du hast ja den Schritt auch schon unternommen, dass du aber so ganz, ganz dringend eine Therapie brauchst. Ich weiß nicht, ob eine Psychoanalyse das Richtige ist. Ich würde fast eher eine Verhaltenstherapie, eine Gesprächstherapie vorschlagen. Ja, es ist, die Sorgen, die ich mir mache, ich weiß, dass ich das brauche, aber einen richtigen Therapeuten zu finden, ist erstmal schwierig. Ja, gut. Auch aber mit Wartezeiten, auch unter Kollegen. Klar. Ich habe natürlich, meine Partnerin macht das jetzt seit 3 Jahren. Genau, das ist jetzt die zweite Frage gewesen. Sie ist noch verheiratet. Ja. Dass die das überhaupt mitmacht, wundert mich. Erstmal macht sie es mit, aber muss ich dazu sagen, ich habe unheimlich Angst um meine Partnerin. Die hatte... Vor einem Jahr hat der Sohn, der Älteste, einen Suizid gemacht. Wir haben das alles geregelt. Es ist doch alles soweit prima. Jetzt geht der Jüngste aus dem Haus, so in 14 Tagen. Und sie meint, sie fällt in ein tiefes Loch. Telefonisch geht das los. Frau Ke, ich würde sie unheimlich gerne so in den Armen... Lass mich mal kurz was sagen, weil die Sendung ist gleich vorbei. Ich weiß. Ich sag mal zwei Sachen. Eine Konfrontationstherapie wäre, wenn du jetzt einfach sagen würdest, Mensch, ich mach das jetzt. Ich setze mich der Angst aus, gehe in die Angst rein und umarme meine Freundin. Wenn das überhaupt nicht möglich ist, musst du so schnell wie möglich dir eine therapeutische Hilfe suchen, um das zu bearbeiten. Ich weiß, es gibt Wartezeiten, es ist alles kompliziert. Ich würde gerne auch nochmal, dass meine Psychologe mit dir spricht, um vielleicht über das eine oder andere Verfahren mit dir zu reden. Stichwort Analyse oder Verhaltenstherapie oder sowas. Damit das ein bisschen in die Gänge kommt. Denn ich hab Sorge, dass sich das immer noch mehr verschlimmert bei dir und du völlig isoliert bist irgendwann, also vielleicht sogar dann beruflich. Ich habe das Problem, weil ich komme so mit der Situation Ich verstehe. Frau, ich muss Schluss machen. Ja, aber ich habe mehr Probleme daran, dass meine Freundin daran ist. Ich verstehe. Wir rufen dich gleich nochmal an. Leg bitte auf. Okay, tschüss. Danke, Domian. In der Technik, Nami Stark. Morgen sind wir wieder da. Gute Nacht wünsche ich euch. Tschüss.